Geduld. Was ihr am Hafi unterscheidet, soll bald geschieden wieder sein. Seht da, das Ehrenkleid, das Saladin mir gab, ehe es verschossen ist, ehe es zu Lumpen geworden, wie sie einen Derwisch kleiden, hängt's in Jerusalem am Nagel und ich bin am Ganges, wo ich leicht und barfuß den heißen Sand mit meinen Lehrern trete. Dir ähnlich genug. Und Schach mit ihnen spiele. Dein höchstes Gut. Denkt nur, was mich verführte. Damit ich selbst nicht länger betteln dürfte? Den reichen Mann mit Bettlern spielen könnte? Vermögend wär, im Hui den reichsten Bettler in einen armen Reichen zu verwandeln? Das nun wohl nicht. Weit etwas Abgeschmackteres. Ich fühlte mich zum ersten Mal geschmeichelt. Durch Saladins gutherzigen Wahn geschmeichelt. Der war? Ein Bettler wisse nur, wie Bettlern zumute sei. Ein Bettler habe nur gelernt, mit guter Weise Bettlern geben. Dein Vorfahr, sprach er, war mir viel zu kalt, zu rau. Er gab so unhold, wenn er gab. Er kundigte so ungestüm sich erst nach dem Empfänger. Nie zufrieden, dass er nur den Mangel kenne, wollt er auch des Mangels Ursach wissen, um die Gabe nach dieser Ursach filzig abzuwägen. Das wird Al-Hafi nicht, so unmild mild. Wird Saladin im Hafi nicht erscheinen. Al-Hafi gleich verstopften Röhren nicht, die ihre klar und still empfangenen Wasser so unrein und so sprudelnd wiedergeben. Al-Hafi denkt, Al-Hafi fühlt wie ich.